ihr Buben. Prost! Wir trinken stets zu jeder Zeit, im Sitzen stehen und liegen. Und wenn wir einmal Engel sind, dann saufen wir im Frieden. Doch bis dahin dauert es noch lang, und jeder trinkt mehr als kann. Steht der Sense von einem Mann vor meiner Tür, lade ich ihn ein auf mein Wir trinken stets zu jeder Zeit, im Sitzen stehen und liegen. Und wenn wir einmal Engel sind, dann saufen wir im Fliegen. Doch bis dahin dauert es noch lang, und jeder trinkt mehr als kann. Steht der Sensemann an Mann auf meiner Tür, lade ich ihn ein auf ein letztes Bier. Und wir trinken stets zu jeder Zeit, im Sitzen stehen und liegen. Und wenn wir einmal Engel sind, dann saufen wir im Fliegen. Doch bis dahin dauert es noch lang, und jeder trinkt mehr als kann. Steht der Sense Wandermann auf meiner Tür, lade ich ihn ein auf mein nächstes Bier. Prost! Und wir trinken stets zu jeder Zeit, im Sitzen stehen und liegen. Und wenn wir einmal Engel sind, dann saufen wir im Fliegen. Doch bis dahin dauert es noch lang, und jeder trinkt mehr als kann. Steht der Sense von der Mann vor meiner Tür, lade ich ihn ein auf mein letztes Bier. Ja, trinken stets zu jeder Zeit, im Sitzen stehen und liegen. Und wenn wir einmal Engel sind, dann saufen wir im Fliegen. Bis dahin dauert es noch lang, und jeder trinkt mehr als kann. Steht der Sense, Mann, aber vor der Tür, lass ihn ein, aber netzer ist Bier.